1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das ist unsere letzte Woche vor der Sommerpause. Ich bin sehr gespannt jetzt auf diese Woche noch und natürlich auch auf heute. Wie immer montags eine freie und offene Themenrunde. Wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de und bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. So, die erste Anruferin heute heißt Susanne und Susanne ist 25. Guten Morgen, Susanne. Hallo, Domian. Susanne, um was geht's bei dir? Und zwar geht's darum, dass wir unseren Sohn verloren haben. Wie alt ist der Sohn geworden? Der ist 4 Monate geworden. 4 Monate? Ja. Wann ist das Kind gestorben? Vor 3 Monaten, am 31.03. 4 Monate alt nur geworden? Ja. Warum? Was ist passiert? Der Kleine ist mit einem Bauchwanddefekt geboren. Mit was? Und das wurde mit einem Bauchwanddefekt. Mhm. Also das ist ein offener Bauch. Mhm. Und im Bruchsack waren Leber, Magen und Darm. Mhm. Und das Ganze stellte man in der 12. Schwangerschaftswoche fest. Also Leber, Magen und Darm waren nach außen getreten? Ja, kann man das so sagen? Genau, genau. Ja. Also das war alles nicht zusammengewachsen in der 12. Schwangerschaftswoche. Mhm. Das heißt, ja. ihr wart vorgewarnt schon während der Schwangerschaft. Das Kind kommt mit einer Behinderung oder mit einer schweren Erkrankung auf die Welt. Mit einer Fehlbildung, genau. Mit einer Fehlbildung, genau. Mhm. Ja. Mhm. Als der Junge dann auf die Welt gekommen ist, was für einen Eindruck hat er gemacht? Ja, eigentlich einen sehr guten, aber ich habe ihn ja nicht lange gesehen. Das war ein Kaiserschnitt und dann wurde er ja gleich operiert, 6 Stunden lang. Ach so, sofort nach der Geburt. Ja, genau. Mhm. Wie waren die Prognosen der Ärzte nach dieser direkten Operation? Ja, nicht gut. Der Kleine hatte dann eine Blutvergiftung und ja, dann hat er Nierenversagen gehabt. Mhm. Ja, es sah ganz schlecht aus. Also dann wurde er auch ins Koma gelegt, ungefähr für 3-4 Wochen, mhm. vielleicht auch 5. Ja, und mit 5 Wochen durfte ich ihn dann das erste Mal hochnehmen. Mhm. Aber da waren dann auch ganz viele Ärzte bei und so. War er dabei Bewusstsein? Also hat er nicht wirklich. Mhm. Also er hat viel geschlafen noch und mhm. er wurde ja auch sediert. Mhm. Ja, also er lag auch, er wurde 15 Mal ungefähr operiert. 15 Mal, so ein kleines ja. Kind. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, 15 Mal hat auch dieser kleine Wurm eine Narkose ertragen müssen. Genau, 15 Mal, ja. Er ist gar nicht nach Hause gekommen. Nee, er war die ganze Zeit im Krankenhaus. Die ganzen Monate war er im Krankenhaus. Ja, und ich muss dazu sagen, also hätte ich das gewusst, dass es so endet, ich glaube, ich hätte ihm das nicht angetan. Also, was sonst sagte man, dass es operabel ist. Hm. Ja, aber was wäre der Hammer kommt ja noch. Er war ja dann am 29.03. Also er hatte immer eine ganz schlechte Sauerstoffsättigung. Mhm. Und daraufhin meinte dann die Oberärztin, jetzt müssen sie nach Berlin schicken. Und ja, dann ist er am 29.03. nach Berlin mit einem Hubschrauber geflogen worden. Mhm. Und wir sind dann gleich hinterher. Und da sagte man dann uns, dass er einen sehr komplexen Herzfehler hatte. Auch noch? Auch noch, ja. Allerdings hat das keiner vorher gesehen. Also ja. die haben immer gesagt, das Herz sei auf der rechten Seite und... Als man das herausbekommen ja. hatte, wie lange hat er dann noch gelebt? Noch 3 Tage. Ja. Also hat man dem kleinen Kind, diesem sehr kleinen Kind, sehr, sehr viel zugemutet. Ja. Du hast gerade gesagt, wenn du gewusst hättest, wie das alles sich so entwickelt, hättest du ihm das nicht zugemutet. Was hättest du denn getan? Ich glaube, dann hätte ich den Abbruch in der 12. Schwangerschaftswoche vorgenommen. Aber in der Schwangerschaft selber, ich hatte ja wirklich keine Probleme. Also die Diagnose mhm. war da. Mhm. Aber bis auf Schwangerschaftszucker und so hatte ich ja nichts. Der Kleine, der hat sich super entwickelt. Haben die denn damals während deiner Schwangerschaft gesagt, also waren die eher hoffnungsvoll, die Ärzte? Ja, die meinten nur, dass es ein sehr, sehr langer Prozess wird. Mhm. Also wegen dem Nahrungsaufbau und mhm. ja, die Operation, die wussten halt auch nicht, wie groß es war. Also es war schon sehr groß, aber mhm. es gibt halt noch größere Fälle. Wenn man jetzt schon so lange mit einer so schwerwiegenden Fehlbildung oder Erkrankung konfrontiert war ja. mit dem Kind, wie es in deinem Fall jetzt so war, Wie nimmt man dann den Tod des Kindes auf? Auf eine Art war es ein Schock, weil wir wirklich mit dem Guten gerechnet hatten. Also es wurde uns gesagt, er soll nach Hause kommen. Hm. Wir haben schon alles so weit vorbereitet. Wir wollten uns eine neue Wohnung holen und weil er ja dann auch einen Pflegedienst bekommen hätte. Mhm. Ja. Aber dann war es ja nicht so. Und irgendwo war es auch eine Erlösung für das Kind. Weil man hat ja gesehen, wie das Kind gelitten hat. Und genau, du hast es ja, war schrecklich. Du hast es ja täglich, wöchentlich mit angesehen, wie qualvoll das war für den Kleinen. Mhm. Ja. Als er gestorben ist, warst du bei ihm? Ja, also wir wurden dann angerufen, weil wir mussten frische Luft schnappen. Mhm. Weil wir haben das Kind nicht wiedererkannt. Das war aufgeschwemmt mit Wasser. Ja, und dann haben wir Luft geschnappt und dann wurden wir angerufen. Und ja, dann haben sie auch wieder wiederbelebt, das Kind. Mhm. Und dann habe ich nur noch gerufen, die sollen aufhören, weil er wurde ja schon ein paar Mal wiederbelebt, die Tage. Mhm. Ja, und dann haben sie mir noch auf den Arm gegeben und dann ist er da verstorben, auf meinen Arm. Unfachmännische, vielleicht etwas ketzerisch wirkende Frage jetzt. Warum versucht man so ein schwerstkrankes Kind, was offensichtlich eigentlich gar keine Chance mehr hatte, dann nochmal wieder zu beleben? Ja, die haben zu uns gesagt, die werfen nichts einfach im Korn, also die wollten immer wieder versuchen. Aber man hat ja gesehen, die Herzfrequenz, die war dann wieder auf Null und dann wollte ich das auch nicht mehr, mein Mann wollte das dann auch nicht mehr. Da war es eine klare Entscheidung von euch und es war wahrscheinlich die, oder es ist die richtige Entscheidung gewesen. Ja, ich weiß ja nicht, was er für Schäden gehabt hätte, ob er überhaupt das geschafft hätte. Genau. Du sprachst von deinem Mann. Wie geht dein Mann jetzt mit der Situation um? Na, wir gehen sehr offen damit um, aber mittlerweile reden wir schon nicht mehr darüber. Also wir fahren jeden Tag zum Friedhof und er ist auch in der Wohnung präsent. Es hängen Bilder, aber es ist jetzt so, dass ja, man kehrt damit in sich. Es ist nicht so, dass man jetzt viel drüber spricht. Ja, du sagst, er ist ja irgendwie immer bei. Es hängen Bilder in der Wohnung, sagst du. Das sind doch dann eigentlich traurige Bilder von dem kranken Kind. Ja, aber es ist ja trotzdem unser Sohn und wir sind da froh, dass er es versucht hat. Also es war wirklich ein kleiner Kämpfer und er hat alles gegeben, von daher. Ja. Aber das ist ja interessant, dass du mit deinem Mann, habt ihr eine gute Beziehung miteinander? Ja, haben wir. Dass ihr jetzt, so lange ist es ja noch gar nicht her, dass ihr nicht mehr darüber sprecht? Na, wir sprechen schon drüber, aber es ist nicht mehr so wie zum Anfang. Also, wenn man mal gefragt wird, dann spricht man drüber. Aber nicht so, dass man... Nee, es ist... Wie geht es dir im Moment? Ja, von außen sehr stark. Das sagen auch alle meine Freunde. Aber von innen sieht es halt sehr traurig aus. Und Hast du denn jemanden, mit dem du reden kannst? Ja, also wenn ich drüber reden möchte, frage ich halt oder rede ich mit meinem Mann. Ich kann auch mit einer Freundin reden, aber so familiär gar nicht. Also. Hast du schon mal was von dem Verein Verweis der Eltern gehört? Ja, habe ich. Also wir sind auch in psychologischer Behandlung und... Ich habe sehr viel Gutes gehört von dieser, das ist ja eine Selbsthilfevereinigung bundesweit organisiert. Ja. Wo Eltern zusammenfinden, die ihre Kinder aus den unterschiedlichsten Gründen verloren haben und auch aus den verschiedensten Altersbereichen, also ganz kleine Kinder, so wie in deinem Fall, oder eben auch ältere Kinder. Ja. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit für dich oder eine Überlegung, mal Kontakt aufzunehmen mit einer solchen Selbsthilfegruppe. Ja, das wäre auf jeden Fall in Ordnung, das könnte ich machen. Also wir haben auch mit unserem Pastor schon gesprochen und der hat uns das auch mal irgendwie gesagt. Allerdings versucht man jetzt doch wieder ins Leben reinzukommen. Also ich gehe jetzt auch wieder arbeiten. Und ja. Ja, das finde ich auch gut. Manchmal schafft man das nicht so direkt und dann ist so eine Unterstützung von gleichermaßen betroffenen Menschen gar nicht so schlecht. Ich war jetzt davon ausgegangen, dass es dein erstes Kind war. Stimmt das? Das stimmt, ja. Jetzt ist das so frisch noch. Ja. Gestatte mir trotzdem die Frage, die ist vielleicht noch nicht so angebracht, aber ich frage dich jetzt ganz einfach mal. Kannst du dir vorstellen, in absehbarer Zeit wieder schwanger zu werden? Oh ja, das kann ich. Das kannst du. Also, der Kleine war ein Wunschkind und ja, wir möchten ihn nicht ersetzen, aber es soll halt trotzdem noch ein zweites Kind dazu. Also, wir wissen nicht wann, aber es ist schon, sehr absehbar. Und ihr habt ihn ganz normal beerdigt? Genau. Mit einem Grab und alles so ganz normal? Genau. Ja. Also da war ich auch sehr beeindruckt. Da waren alle Schwestern da, die im Krankenhaus waren. Mhm. Und es war ja sehr schön, dass die da waren. Mhm. Das glaube ich. Das glaube ich. Liebe Susanne, Susanne, jetzt war ich gerade ganz durcheinander. Susanne, genau. Wir werden uns jetzt mal schauen machen, ob wir eine Adresse in deiner Umgebung haben von den verwaisten Eltern. Dazu bitte ich dich aufzulegen und dann wirst du von meinem Psychologen, von dem Inga, gleich angerufen. Und alles weitere im Hintergrund. Okay, alles klar. Dir und deinem Mann wünsche ich alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss, Domian. Tschüss, ciao. So, und jetzt geht's weiter mit der Simone. Und Simone ist 25. Guten Morgen, Simone. Guten Morgen, Domian. Simone, um was geht's bei dir? Ich wurde damals von meinem Vater vergewaltigt und komme da heute gar nicht mehr mit klar. Also ich schlafe nicht mehr. Wie alt warst du? Ich war 4. Das ist sehr lange her. Ja, es ist sehr lange her, ja. Ich konnte damals bloß 3 Jahre, sag ich mal, in der Woche einmal eine Therapie machen. Die hat mir im Endeffekt nicht viel gebracht. Lass mich mal ein paar konkrete Sachen fragen. Du sagst, du warst 4. Ist das dann noch länger passiert, auch als du älter wurdest? Ich war 15, wo ich dann von zu Hause weggelaufen bin, ja. Ach so, also wie lange zog sich die Vergewaltigungsperiode hin? Na, von 4 bis 15 Jahre. Ach so. Jetzt verstehe ich. Also es fing ganz früh an. Ja, meine Mutter wusste das damals, sie hat nichts gemacht. Also. Bist du das einzige Kind? Nein, wir sind insgesamt 10 Personen also in der Familie. 8 Kinder? Ja, 10 Kinder. 10 Kinder und die beiden Eltern? Genau, ja. Und bist du die einzige in der Familie, die betroffen ist? Meine große Schwester wurde damals von ihm auch vergewaltigt. Sie hatten damals angezeigt, um uns in der Hoffnung, um uns zu schützen. Das wurde damals aber vom Gericht auf Eis gelegt, weil Das Thema war schon in der Öffentlichkeit und er ist dann nicht verurteilt worden? Ich weiß nicht, ob das in der Öffentlichkeit damals gewesen war. Ich weiß es nicht. Also, wie viel älter ist denn deine Schwester, die Älteste? Meine Älteste, also die ist auch passiert, die ist jetzt 31. Ich meine, gut, sie kommt mit klar. Sie ist jetzt alt genug, sag ich mal, und hat auch eine Therapie und hat auch eigene Kinder jetzt. Okay, aber die Schwester hat es damals zur Anzeige gebracht. Genau, ja. Wie alt war denn deine Schwester, als sie das zur Anzeige gebracht hat? Da war sie, ich muss auch sagen, 16. Da warst du 10. Ja. Und wie war das dann? Wie ging das dann? Gab es eine Gerichtsverhandlung, eine Verurteilung? Was war los in der Familie? Es ging vors Gericht direkt. Und was kam dabei raus? Es kam dabei raus, dass da wohl Also er wurde nicht verurteilt? Genau, ja. Mhm. Es waren keine Beweise. Mhm. Ist dann deine große Schwester in der Familie geblieben? Nein. Spätestens aber da muss doch deine Mutter dann alarmiert gewesen sein. Meine Mama hat, wie gesagt, ich war 4 und sie hat nie was gemacht. Das Einzige, was von nachts, was ich nachts immer noch gehört habe, was ich heutzutage immer noch viel höre, so im Gedanken, hat sie dann immer gesagt, zu meinem Vater eben, na, warst du wieder bei den Kindern? Also das ist dann immer schon so das Nachdenkliche, was mich denn so fertig macht. Warum hat sie uns nicht geholfen. Allerdings, sie sagt sogar noch, na, warst du wieder bei den Kindern? Das heißt, sie wusste genau, was er da macht. Ja, sie wusste es. Deine Schwester ist ja mit 16 weg von zu Hause. Wo ist sie hingegangen? Sie ist ganz, ganz weit weggegangen. Sie wollte mit uns keinen Kontakt mehr, weil sie sich geschämt hat, was ich verständlich finde. Mhm. Und gibt es noch andere Mädchen in der Familie? Nein. Sonst Jungs nur? Es waren noch Mädchen, aber bei denen ist es wohl nicht gewesen. Also nur bei deiner Schwester und bei dir? Genau, ja. Jetzt hatte er, das ist ja ausgesprochen merkwürdig, er hatte jetzt den Warnschuss schon, es gab eine Aufmerksamkeit. Es gab sogar eine Gerichtsverhandlung, sagst du? Ja. Und dennoch hat er es mit dir weitergemacht? Ja. Er hat halt nicht aufgehört. Da warst du 10 Jahre alt. Da kriegt man ja schon mit, wenn der Papa vor Gericht muss. Wie hast du das in Erinnerung? Schlimme Erinnerung. Ich wollte das damals nicht, weil ich es nicht verstanden habe. Ich war 10, ja. Wusstest du denn, warum er vor Gericht geht? Ja, er hat es ja mit mir auch gemacht. Und er hat dann immer gesagt, ich muss nochmal aussagen. Und ich habe dann halt vor Gericht ihm halt nur sagen können, ja. Ach, du musstest auch aussagen? Ja, ja. Und du hast dann nichts gesagt? Ich konnte nichts sagen. Mhm. Ich war wie gelähmt. Also das war wie, weil der hat da gesessen. Ich habe ihn praktisch immer im Augenwinkel gehabt. Aber befragt man denn so Kinder nicht erstmal alleine von Seiten des Gerichtes? Ich saß neben meiner Mama direkt im Gericht mit drin. Okay, ich weiß nicht, wie das damals gelaufen ist. Ich vermute mal, heute passiert die erste intensive Befragung alleine mit dem Richter oder dem Staatsanwalt und nicht im Gerichtsraum. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es bei euch damals so gewesen und es war für dich schrecklich. Es war schrecklich, ja. Dann hat er mit 15 von dir abgelassen. Ich bin mit 15 von zu Hause weggelaufen. Wo bist du hingelaufen? Ich bin erst ganz weit von zu Hause weg, dass man mich nicht mehr sieht. Was heißt das? 10, 15 Kilometer. Wohin? Zu wem? Zu gar keinen. Also ich hatte keinen Angelpunkt, wo ich hin konnte. Aber da muss man dich doch irgendwann aufgegriffen haben wieder. Ein Autofahrer, den ich so nicht kannte, der hat halt angehalten und hat gefragt, was los ist und so. Und ja, meine Mama hat damals, wo ich denn, das Grundlegende war ja eigentlich auch, weil meine Mama mich damals geschlagen hatte. Wo bist du denn dann geblieben danach? In Berlin, in der Jugendnotdienst wurde ich dann hingebracht. Achso, das heißt, du musstest dann nicht wieder zurück in die Familie, sondern kamst dann nach Berlin? Ich kam dann nach Berlin und wurde dann da auch betreut und wurde dann auch direkt ins Heim gebracht, ja. Du musstest nie wieder zurück in die Familie? Nee. Nein. Lebt dein Vater noch? Ja. Hast du überlegt, nochmal ihn anzuzeigen? Also nochmal eine Anzeige zu machen, nachdem deine Schwester das schon gemacht hat? Ich habe Angst davor. Das ist so eine quälende Angst, dass ich das blockt denn. Das ist, es wurde mir so oft angeboten und ich habe dann immer wieder geblockt. Und wie ist denn dein Verhältnis heute zu deinen Eltern? Gar nichts mehr. Nichts mehr? Nee, nee. Auch nicht telefonisch? Nee, kaum noch. Also letztes Mal hat sie angerufen, wegen irgend so einem Telefax, sag ich mal, was mich dann auch nicht interessiert. Ich will da keine Kontakte mehr. Wenn sie dann meine Nummer rauskriegt, wechsle ich meine Nummer auch wieder sofort. Und Wenn man so eine Tortur hinter sich gebracht hat, von 4 bis 15 vergewaltigt worden zu sein von dem eigenen Vater, der hat mit dir geschlafen, richtig? Ja, geschlafen, auch mit anderen Dingen und so. Also, ich wurde damals auch krank und kann wahrscheinlich auch keine Kinder mehr kriegen durch den ganzen, ja. Hast du einen Freund heute? Ja. Du hast einen Freund. Kannst du denn mit deinem Freund annähernd eine befriedigende Sexualität leben? Anfang ganz schlecht. Ich konnte noch nicht mal neben ihm liegen. Wie lange seid ihr jetzt zusammen? Wir sind ja also 2 Jahre kennen wir uns und 1 Jahr sind wir zusammen. Und wie ist das jetzt so in Sachen Erotik und Sexualität? Also ich konnte mich an ihm gewöhnen. Also ich habe lange gebraucht, um ihm erstmal zu vertrauen. Schläfst du denn heute mit ihm? Ja. Und wie ist das für dich? Anfang war es sehr schwer. Schwer, weil ich dann immer noch das Gesicht vom Vater immer halt vor mir hatte. Ja, am Anfang war es sehr schwer und dann hat er dann auch immer wieder versucht, Kontakt irgendwie, sag ich jetzt mal, dass es im Sexuellen, sag ich mal, anders wird und nicht so, dass ich mich gezwungen fühle zu irgendwas, hat er das dann langsam angehen lassen. Und empfindest du das heute als angenehm? So, jetzt so, wo ich ihm vertrauen tue, ja. So, dass du sogar eine sexuelle Lust verspüren kannst? Das noch nicht so, das wird doch erst wirklich nach Jahren. Wenn du frei entscheiden könntest, wenn dein Freund das jetzt nicht haben würde wollen, könntest du ganz auf Sexualität verzichten? Ja. Das kann ich wirklich, also ich kann es nicht verstehen, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass das so ist, dass wenn man so etwas hinter sich hat, dass man gar kein Interesse daran hat, weil das so mit so viel schlimmen Erinnerungen belegt ist. Hast du denn, Simone, eine Therapie mal gemacht? Ich habe damals eine Ausbildung, habe ich mal so jede Woche so 40 Stunden. Und die hat mir nichts gebracht. Es hat mir eben halt bloß gebracht, dass ich die Ausbildung schaffe. Was hast du gelernt? Ich habe Hauswirtschafterin gelernt, ja. Und da gab es eine psychologische Betreuung dazu? Ja. Und hast du dem das erzählt, die Vergangenheit? Erst nicht. Und dann hat sie das dann halt anders gemacht. Dann sollte ich es halt aufschreiben, weil es mir dann doch einfacher fällt. Mhm. Weil jetzt war noch alles ziemlich frisch. Mhm. Und dann habe ich es dann noch aufgeschrieben und dann wusste sie auch. Aber im Großen und Ganzen hat es dir nichts gebracht? Nee. Ich schreibe heute immer noch und Wie oft denkst du am Tag an all das? Tagsüber eigentlich immer. Immer. Ich hab's nachts, ich hab's Tag, ich hab manche Nächte, da schlafe ich gar nicht. Hast du das Gefühl, dass es sogar schlimmer wird? Dass es noch mehr hochbrodelt? So, im Moment, ja. Mhm. Im Moment komme ich nicht klar. Ich habe mir schon mal versucht, das Leben zu nehmen, weil ich es gar nicht mehr ausgehalten habe. Mhm. Ganz dringender Rat von mir, Simone. Gut, dass du angerufen hast. Ganz dringender Rat von mir. Du musst in eine richtige Psychotherapie gehen. Ich habe es ja mal wieder versucht, aber es ist nichts frei. Denn die fragen ja nicht, warum. Mhm. Warum eine Therapie? Ich sage dann auch, es ist wirklich wichtig, um wirklich voranzukommen im Leben. Aber du bist auch nirgendwo angemeldet im Moment, dass du auf einer Warteliste bist. Doch, also ich habe, ich bin in so einer Warteschleife drin, aber wenn ich da mal wieder anrufe und frage. Weißt du, es gibt natürlich auch Ausnahmen für akut Betroffene und in deinem Fall klingt mir das sehr akut betroffen. Das ist ja eine Traumatisierung, die so massiv ist, die man schon sehr schnell behandeln muss. Ich verspreche dir jetzt, dass wir uns im Hintergrund schlau machen, ob es einen Weg gibt, dass du schneller in eine ordentliche therapeutische Behandlung kommst. Ja. Dass du es musst, davon bin ich ganz, ganz fest von überzeugt. Ich glaube, du aber auch, ne? Dass du Hilfe brauchst. Ja, ich weiß es, dass ich Hilfe brauche. Du brauchst es, ja. Du brauchst von einem fachkundigen Menschen, der sich mit dieser Thematik auch gut auskennt, brauchst du Hilfe. Vielleicht am besten von einer Frau, da fühlst du dich vielleicht noch aufgehobener als bei einem Therapeuten. Also direkten Mann als Therapeut gar nicht. Also das kann ich gar nicht. Das verstehe ich. Dennoch möchte ich dich bitten, mit meinem Psychologen, das ist heute Nacht ein Mann, aber mit dem geht's ja, sollst du auch nur über die organisatorischen Dinge sprechen, der wird dich jetzt zurückrufen und dann könnt ihr das besprechen, wie du das am klügsten schnell einfädeln kannst, okay? Okay. Gut, Simone. Gut, dass du angerufen hast, sage ich nochmal, weil ich glaube, da muss jetzt richtig professionell was passieren. Sonst sonst ist der Leidensdruck zu groß für dich. Das wird schon irgendwie. So, jetzt legst du bitte auf und der Inga ruft dich gleich an, Simone. Okay. Alles Gute von Herzen wünsche ich dir. Danke. Tschüss. So, meine Lieben, Hinweis auf unser Hauptthema diese Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben wir Themennacht. Und das Thema in dieser Woche heißt: Mein Leben ist nicht normal. Ich möchte mit Menschen sprechen, die ungewöhnliche Dinge tun, was auch immer. Das kann auch was ganz ungewöhnlich Berufliches sein, zum Beispiel. Oder die einen ungewöhnlichen Körper haben und deshalb sagen, mein Leben ist nicht normal. Oder die durch äußere Umstände zu einem ungewöhnlichen Leben gezwungen sind. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, mein Leben ist nicht normal, dann meldet euch per Mail domian@wdr.de oder natürlich auch gerne direkt dann am Mittwoch ab 0 Uhr sind wir erreichbar zu unserem Thema unter der bekannten Nummer 0800 220 50 50. Die ist natürlich heute auch für euch freigeschaltet zu der freien Themennacht. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Angela, die ist 29. Hallo Angela. Ja, hallo Domian. Angela, um was geht's? Ja, ich habe angerufen und zwar bin ich vor 2 Jahren unheilbar an Krebs erkrankt und komme damit sehr schlecht zurecht. Vor 2 Jahren? Ja. Was ist das für ein Krebs? Ich habe ein Plasmozytom. Was ist das? Das ist eine bösartige Erkrankung des Knochenmarks. Da werden die Knochen befallen und die inneren Organe und die hat unheimliche Knochenschmerzen mit sich und wie gesagt, die Krankheit ist unheilbar. Wie hat sie sich bemerkbar gemacht vor 2 Jahren? Ja, da ich als Altenpflegerin arbeite, hatte ich mal wahnsinnige Rückenschmerzen und habe das erstmal auf meinen Job gezogen und bin dann irgendwann zusammengebrochen und ins Krankenhaus gekommen. Und nach Wochen haben sie dann endlich festgestellt, dass ich dann diese Erkrankung habe. Anhand von verschiedenen Untersuchungen. Was natürlich dann der Mega-Schock war. Ja, die ganze Zukunft war dann natürlich hin. Vor 2 Jahren, was ist jetzt innerhalb dieser 2 Jahre passiert? Was hat man mit dir gemacht? Ja, erstmal ist das ganz rasch mit meinem Zustand bergab gegangen, weil die haben relativ lange gebraucht, bis die Diagnose festgestellt wurde. Ich bin dann noch ins Koma gefallen und lag 6 Wochen auf Intensivstation, habe dann 16 Chemos bekommen und momentan geht es mir eigentlich soweit ganz gut. Operieren kann man das nicht? Nein. Ja. Nein. Es geht ja soweit ganz gut, sagst du. Ja. Besteht denn eine Chance, diesen Krebs in den Griff zu kriegen oder gar zu heilen? Nein, man kann nur in der Akutphase, wenn die Blutwerte sich wieder verschlechtern und die Knochenschmerzen wieder enorm zunehmen, eine Chemotherapie machen, aber ansonsten kann man gar nichts machen. Das heißt, die Therapie bezieht sich auf eine Lebensverlängerung? Ganz genau, ja. Und nicht auf eine Heilung? Ganz genau, ja. Du bist erst 29 Jahre alt? Ja. Wie ist das für dich? Wie empfindest du das? Ja. Also ich versuche natürlich nach außen hin immer die Stärke zu spielen, aber im Inneren sieht es natürlich ganz anders aus. Es ist sehr schwer damit umzugehen, weil der ganze Freundeskreis hat sich auch zurückgezogen. Ist das wahr? Ja. Aufgrund der Erkrankung? Ja. Das ist ja zusätzlich ein Schock, finde ich. Ja. Der ganze Freundeskreis? Der ganze Freundeskreis, ja. Ich habe noch eine gute Freundin, die noch zu mir hält und meine Mutter und sogar meine eigene Schwester hat sich von mir zurückgezogen wegen dieser Erkrankung. Das ist dann doch schon ganz schön heftig. Über wie viele Leute reden wir da im Freundeskreis? So 7, 8 Mann. 7, 8 Leute. Ja. Wie erklärst du dir das? Ja, ich denke mal, dass sie einfach mit der Krankheit nicht umgehen können. Und wie läuft das denn so ab? Melden die sich ganz einfach nicht mehr? Die melden sich einfach nicht mehr. Am Anfang haben sie sich noch gemeldet und wollten alle vorbeikommen. Und dann habe ich nie wieder was gehört. Aber niemand hat auch gesagt, ich will jetzt keinen Kontakt mehr. Das trauen die sich ein. Einer hat das mal direkt zu mir gesagt, dass er keinen Kontakt mehr haben möchte und die anderen haben sich dann einfach nur zurückgezogen. Du bist in keiner Beziehung? Nein. Da merkt man dann wirklich, wer wirklich Freund ist und wer einen wirklich mag. Ne? Ja, ganz genau. Nur dann merkt man das. Ja. Dieses ganze Theater, so wenn es einem gut geht, und ein Küsschen hier und Küsschen da und alle haben Spaß, das ist alles Quatsch. Man merkt das erst in ernsten Zeiten. Wir hatten ja vorige Woche die Sendung Ich werde nicht alt werden. Ja. Ich weiß ja, dass natürlich Ärzte immer sehr vorsichtig sind. Geben die denn dir eine Prognose bei dieser Erkrankung? Also eine wirkliche Prognose kann man mir nicht geben, aber so wie ich jetzt auch schon aus Selbsthilfegruppen und anderen Betroffenen erfahren habe, sind die maximalen Lebenserwartung so bei 5 bis 10 Jahren. Kann dieser Krebs dann noch weiter sich auf andere Organe auch übertragen? Ja, aufs Herz, auf die Niere. Du sagst, du warst Altenpflegerin vom Beruf? Ja. Oder, ich sag ja schon, du warst. Du kannst es nicht ausüben im Moment mehr. Nein, ich bin jetzt seit 1 Jahr Rentnerin. Was machst du so in deiner freien Zeit jetzt? Ich verbringe viel Zeit mit meiner Mutter, weil das ist die Einzige noch, die so zu mir hält. Und versuche so meinen Tag einigermaßen so natürlich, wie es mir gerade geht, zu verbringen. Es ist ja eine Lebenssituation, so wie die anderen Leute, die mir vorige Woche auch erzählt haben, wo man eigentlich so den Tod so im Nacken sitzen hat. Und das kann noch vielleicht 10 Jahre gehen, das kann aber auch vielleicht nur noch 1 Jahr gehen oder 2. Ganz genau, ja. Hast du Angst vor all dem, was auf dich zukommt? Angst um mich selber nicht. Ich habe eigentlich nur Angst um meine Mutter, dass die daran kaputt geht. Weil die hat die meisten Probleme damit. Kann am wenigsten mit umgehen. Ich kann eigentlich ganz gut damit umgehen, aber sie überhaupt nicht. Das ist ja auch schlimm. Wenn Eltern, wie alt ist deine Mutter? 59. Wenn die Tochter, die nun viel jünger ist, so schwer erkrankt ist und vielleicht sogar früher sterben muss als sie selbst. Das ist natürlich für Eltern ganz schlimm. wenn du sagst, ich kann da eher so mit umgehen, heißt das, du hast nicht so große Angst vor all dem, was auf dich zukommt? Nein, habe ich nicht. Ich habe schon so vieles hinter mir und bin schon einmal dem Tod von der Schippe gesprungen und deswegen, ich bin eine Kämpfernatur. Das sehe ich eigentlich ganz positiv. Du sagst jetzt, im Moment ist die letzte Chemotherapie erstmal abgeschlossen? Ja. Und man macht nichts zurzeit? Nur die regelmäßigen Blutkontrollen, ja. Mehr kann man ja nicht machen. Hast du Schmerzen? Ich bin mit Morphium gut eingestellt und habe soweit eigentlich keine Schmerzen. Das heißt, du musst aber jeden Tag dann auch eine ordentliche Dosis Morphium nehmen? Ja. Wie verträgst du das? Eigentlich recht gut. Ich meine, ich bin dadurch zwar oft müde, gereizt, aggressiv auch zu machen zwischendurch. Mhm. Ja. Was macht dir Freude noch jetzt zurzeit? Freude macht mir eigentlich so Kleinigkeiten, wie wenn das Wetter schön ist, die Sonne scheint. Mhm. So alltägliche Sachen, die man früher eigentlich gar nicht so bewusst wahrgenommen hat. Mhm. Nur ist ja die Mutter ein großes Problem. Ja. Wie redest du denn mit deiner Mutter, um ihr so etwas die Traurigkeit und die Angst zu nehmen? Also ich versuche mit meiner Mutter immer darüber zu reden, aber sie blockt sofort ab. Sie will das gar nicht wissen. Sie fängt dann an zu weinen und möchte davon überhaupt nichts wissen. Sie hat unheimliche Angst davor. Ich habe auch schon gesagt, ich möchte gerne Patientenverfügung und meine Beerdigung, mich um die ganzen Sachen kümmern, aber es ist schwer, mit ihr darüber zu reden. Sie will es gar nicht hören, dass du es aussprichst. Ja. Da gibt es noch eine Schwester, sagst du? Ja, aber die hat auch den Kontakt deswegen mit mir abgebrochen. Ganz abgebrochen, hast du ja ganz schon angehört. Ja. Was ja auch furchtbar ist, die eigene Schwester. Ja. Was sagt denn deine Mutter dazu, dass die Schwester nicht zu dir hält? Die versteht das nicht. War denn dein Verhältnis früher gut zu deiner Schwester? Eigentlich war unser Verhältnis eigentlich immer gut, ja. Umso schockierender eigentlich. Ja. Wenn ihr beiden euch früher auf den Haaren gehabt hättet, okay, dann kann man es ja vielleicht verstehen, aber so doch nicht. Nee. Was ist mit deinem Vater? Mein Vater ist auch schon tot. Mhm. Das heißt, deine Mutter ist letztendlich alleine mit dieser großen Sorge. Ja, ganz genau. Da gibt es keinen Mann, der sie unterstützen kann. Nein, überhaupt niemand. Und die andere Schwester hat euch, will ich jetzt mal sagen, auch im Stich gelassen. Ganz genau, ja. Mhm. Gibt es denn sonst jemanden noch so in der Verwandtschaft? Nein, niemanden. Niemanden? Nein. Ich meine, ich war gerade so ein bisschen innerlich auf der Suche nach jemandem, der deine Mutter unterstützen könnte, der ihr so ein bisschen beistehen könnte. Ja, aber leider ist keiner in der Familie da. Ist deine Mutter kirchlich organisiert oder in der Kirche? Nein, auch nicht. Mhm. Also spielt sich das alles so zwischen euch beiden ab? Ja, ganz genau, ja. Da bist du die Tapfere? Ja, ich versuche es wenigstens. Die im Moment sagt, ich muss so ein paar Sachen regeln und... Ja. Du kannst ja auch einige Sachen schon mal so für dich regeln, dann musst du ihr das ja gar nicht erzählen. Ja, aber sie kennt mich so gut. Sie weiß genau, wenn ich irgendwas plane, sie kriegt das so schnell raus. Mhm. Sie durchschaut mich immer. Mhm. Vielleicht wäre es ja, ich überlege gerade, ob es sowas gibt, für euch beide gut, wenn ihr irgendwie Kontakt zu anderen Betroffenen aufbauen könntet. Mhm. Weil ihr so, ich habe so das Gefühl, dass ihr beiden so allein seid mit der Situation und mit euch. Ja, sind wir ja im Prinzip auch. Seid ihr im Prinzip und es wäre auch sowas sehr für dich auch Hilfreiches, wenn man dich ein bisschen entlasten könnte, was die Verantwortung für die Mutter anbelangt. Ja. Mhm. Lebst du in einer größeren Stadt? Oder? Ja. Ah ja. Mhm. Da werden wir uns mal im Hintergrund schlau machen, ob wir nicht da irgendwas finden, auch Selbsthilfegruppen oder irgendwie eine Anlaufstelle, die für euch interessant wäre, wo ihr vielleicht auch beide mal hingehen könntet. Mhm. Denn ich finde das natürlich richtig, von deiner Seite aus gesehen, dass man sich über solche Sachen Gedanken macht und den Sachen nicht aus dem Weg geht. Ja, sicher. Aber wenn du das nicht kannst, wenn deine Mama anfängt zu weinen, dann will man ihr das ja auch nicht antun. Nee. Das geht ja auch nicht. Angela, wir machen mal das genauso wie gerade vorgeschlagen. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich nochmal und überlegen mal, wie wir euch beiden ein bisschen vielleicht helfen können. Das würde mich sehr freuen. Ja, dann bedanke ich mich. Sehr, sehr gerne, Angela. Und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke, Domian. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Ich gucke ja so lange auf den Namen des nächsten Anrufers. Da sind zwei A's, zwei I's. Naja, ist jedenfalls ein langer Name. Maximilian, 40 Jahre. Guten Morgen, Maximilian. Grüß dich, Dom. Domian. Maximilian, das sieht, wenn man das so liest, kurios aus, so lustig aus. Ich habe es auch ein bisschen abgeändert, weil der richtige Name... Ah, verstehe. Verstehst du? Dann nennen wir dich nur Maximilian. Maximilian, aber 40 Jahre ungefähr stimmt. 40 Jahre stimmt auf jeden Fall. Das stimmt. Und was geht's denn bei dir? Ja, ich bin eigentlich seit jetzt knapp 20 Jahren sexsüchtig. Das erste Mal bin ich in die Therapie gegangen mit 28 Jahren. Mhm. Da habe ich das eben dann ganz einfach gemerkt, dass eben meine normale, sage ich jetzt mal, Sexsucht oder eben Frauen kennenzulernen eigentlich schon ziemlich zwanghaft ist. Wenn man mit 28 von sich aus schon in eine Therapie wegen Sexsucht geht, dann muss es krass sein. Ich bin aber freiwillig gegangen. Ja, ja, ja, ja, klar, da muss es schon so krass sein, dass du das selbst so für dich wahrgenommen und realisiert hast. Wie viele Sexkontakte hattest du bis zu deinem 28. Lebensjahr? Weißt du das? Ich kann dir nicht mehr zählen. Es hört sich jetzt unglaublich an, aber es ist wirklich so, ab einem gewissen Limit, sage ich jetzt mal, zählst du ganz einfach nicht mehr mit, sondern du lebst ganz einfach jeden Tag ziemlich bewusst und bist auch darüber absolut im Klaren, was du gemacht hast, aber noch, wenn du am selben Abend mit der Frau im Bett liegst, denkst du eigentlich schon wieder an die nächste oder wo kriegst du die nächste her? Das heißt, du warst in diesen Zeiten nie in einer festen Beziehung? Nein. Natürlich war man in einer Beziehung, um, sage ich jetzt mal, so ein heile Weltleben vorzugaukeln, aber in also parallel lief dann was anderes noch. Leider Gottes. Tausende wahrscheinlich. Kann sein. Kann sein, ja. Kann sein. So. Ich bin aber so vorsichtig, es glaubt einem eben auch keiner und das ist kann ich halt nur jedem Mann so ans Herz legen, dass man eben halt immer nur ein Kondom dabei hat. Ich habe jeden Tag Kondome, frische dabei. Man weiß ja nie, was passiert. Ja, das will ich mal hoffen. Dann kommt man in eine Situation, wo es dann eben hart auf hart kommt und dann kann man wenigstens in die Hosentasche greifen und sagen, ich denke wenigstens dran. Okay, so, mit 28 in die Therapie gegangen, heute bist du 40. Hat die Therapie etwas genutzt? Im Großen und Ganzen eigentlich schon. Man muss sich natürlich darüber schon im Klaren werden, dass es eigentlich wirklich eine Krankheit ist. Und es gibt offiziell, wird sie ja eben nicht so anerkannt. Es gibt zwar ein paar Umschreibungen, sage ich jetzt mal, aber wenn man jemanden normalen auf der Straße sagt, man ist sexsüchtig, wird das natürlich ziemlich leicht belächelt. Genau, wir erstmal gelacht, ja, ja, natürlich. Und natürlich wird gelacht. Wie ist das denn heute? Wie viel Sexkontakte hast du denn jetzt, sagen wir mal, im Monat? Oder in der Woche? In der Woche, ja, zwischen 5 und 10. In der Woche? Mhm. Die Taktiken, um natürlich fremde, neue jedes Mal neue, also 10 fremde Frauen in der Woche, oder sagen wir mal maximal 10 in der Woche. 10 in der Woche, Wo rekrutierst du die alle her? Aus der Öffentlichkeit, aus, sage ich jetzt mal, je nachdem, nach was mir ist, man stellt dann natürlich die wahnwitzigsten Ideen an und wenn ich die jetzt hier öffentlich erzähle, gibt es wahrscheinlich morgen etliche Nachahmer, die der Meinung sind, sie müssten das eben auch mal machen. Aber Richtung Internet oder was? Wie machst du das? Ich ein Beispiel. Ich lasse mir einfach Visitenkarten drucken, nur mit meiner Telefonnummer drauf, gehe ins Bekleidungsgeschäft, suche mir ein paar schöne Damenklamotten aus. Fisch mir dann irgendeine gut aussehende Verkäuferin raus, die vielleicht die Figur hat, die mir zusagen könnte. Lass mir ein paar Klamotten zeigen für angeblich meine Schwester, die morgen Geburtstag hat. Und während sie mir dann die Klamotten präsentiert, lasse ich überall eine Karte in der Jackentasche, in der Hosentasche verschwinden. Und da Frauen natürlich immer neugierig sind, wenn sie in der Umkleide stehen und in die Hosentaschen oder in die Jackentaschen greifen. Und das funktioniert wirklich? Die rufen an? Sie rufen an, die Frauen sind neugierig. Ja, du wirst, wahrscheinlich wirst du es auch sehr, sehr professionell machen und sehr charmant machen. Wahrscheinlich siehst du auch ganz gut aus und hast eine Masche, die du dann natürlich dann sehr erfolgreich so abziehst. Aber dann hat die Therapie ja nicht viel genutzt. Im Großen und Ganzen hat sie eigentlich doch sehr viel genutzt. Weil ich ganz einfach Frauen so liebe, wie sie eigentlich nicht geliebt werden von ihren Männern oder von, sag ich jetzt mal so, den anderen Männern, die sie eben mal so in der Diskothek kennenlernen oder wie auch immer. Ich liebe eigentlich wirklich jede Frau. Aber ich liebe sie so, wie sie eigentlich geliebt werden sollten. Ob das jetzt verheiratete Frauen sind, die zu Hause ein heiles Familienleben haben, Die tun mir eigentlich am meisten leid. Aber du benutzt sie einmal und dann lässt du sie fallen. Ich gehe davon aus, dass sicher viele Frauen von denen, mit denen du Kontakt hattest, auch länger sich eine Hoffnung machen, etwas Längeres mit dir anzufangen. Natürlich, aber im Großen und Ganzen versuche ich das eigentlich immer im Vorfeld eigentlich schon. Du sagst das vor dem ersten Sex, glaube ich dir nicht. Glaube ich dir nicht, dass du sagst, ich will nur einmal Sex mit dir und dann tschüss. Sagst du nicht? Nein, das sage ich definitiv nicht. Das wäre cool. Das wäre cool. Das wäre cool? Ja, das fände ich cool. Wenn die Frauen, die das mitmachen, die wissen genau, woran sie sind und die können hinterher nicht jammern. Ja, im Jammern tun sie ja im Endeffekt dann doch bei mir, weil sie im Endeffekt sagen, warum habe ich dich nicht früher kennengelernt? Jetzt mittlerweile bin ich verheiratet, habe 3 Kinder zu Hause. Ich habe einmal im Monat Sex mit meinem Mann und deswegen habe ich angerufen. Das ist ganz einfach. Ist es denn so, dass wenn du einmal mit einer Frau geschlafen hast, dass der Reiz komplett weg ist? Der Reiz ist eigentlich komplett weg. Das heißt, es gibt keine Mehrfachkontakte. Gibt es wirklich ab und zu, aber da ist eigentlich schon im Vorfeld geklärt, wir treffen uns noch einmal und verleben ein paar schöne Stunden und das war's dann. Du bist vollkommen beziehungsunfähig? Ja. da lacht er. Nein, das sagt mir eigentlich im Endeffekt dann auch schon jeder, aber... Ja, ich frage dich jetzt erstmal, das deute ich aus dem, was du mir erzählst. Ich finde, die Therapie ist fehlgeschlagen. Aber das ist völlig irrelevant, was ich finde. Die Frage ist, was du für dich empfindest. Wie fühlst du dich? Eigentlich ziemlich schlecht. Ich wünsche mir eigentlich eine Friede, Freude, Eierkuchen-Beziehung. Aber im Großen und Ganzen, wenn man halt mal einen Fehlschlag erlitten hat, dann treibt einem die Sucht weiter voran. Hat das denn damals, nach dieser, wie lange hat die Therapie gedauert? Die erste Therapie hat knappen Dreivierteljahr gedauert, mit 28 Jahren. Es gab sogar 2 Therapien? Es gab 2, ja, genau. Und die andere war mit 35. Ach so, nochmal. Wie war es denn unmittelbar nach diesen Therapien? Wie war die Frequenz, Frauenfrequenz da? Es war absolut schön. Es war absolut schön, durch die Stadt zu gehen, Frauen anzulächeln, mit denen zu flirten und ohne den Hintergedanken zu haben. Wie lange hat das angehalten? Das hat... jeweils angehalten, ich glaube ein paar Jahre war das. Ja. Es war absolut wirklich befriedigend, nach Hause zu gehen und zu sagen, ich weiß, dass ich könnte, aber ich habe es nicht gemacht, ich bin mir im Endeffekt selbst. Aber es ist so genau wie beim Alkoholiker. Wenn der ein paar Jahre dann trocken ist und das erste Bier wieder trinkt, weiß er genau, jetzt passiert es. Als du deinen ersten Sex dann wieder hattest, wie war das nach dieser Therapiephase? Das war wie, als wenn einer wirklich ein Lagerfeuer anzündet. So toll oder so... Nee, es war wirklich dieser Jagdinstinkt war Jagdinstinkt war absolut wieder geweckt von heute auf morgen. Die Jahre, wo du trocken warst, sage ich mal so salopp, warst du da komplett trocken? Hattest du gar keinen Sex in der Zeit? In der Zeit hatte ich überhaupt gar keinen. Nein. Das hast du ausgehalten. Das war auch absolut auszuhalten, weil du wirklich mit einem absoluten Glücksgefühl nach Hause gegangen bist und dir wirklich innerlich gesagt hast, ich weiß, dass ich hätte können, aber ich habe es nicht gemacht, ganz einfach. Hast du schon einmal in deinem Leben, in deinem Erwachsenenleben, sage ich mal, eine Frau, da du ja heterosexuell bist, eine Frau geliebt? Habe ich, ja. Aber ich wurde dann meistens dann doch enttäuscht. Hört sich jetzt auch absolut übertrieben an. Meistens sind es die Männer, die fremdgehen. Mir sind immer die Frauen fremdgegangen. Ich weiß nicht, was sie mir damit beweisen wollten, ob sie mir zeigen wollten, sie können das auch oder wie auch immer. Aber du willst mir jetzt nicht erklären, dass du aufgrund dieser Enttäuschung dich an der Frauenwelt an sich rächen willst. Ich räche mich nicht an der Frauenwelt, um Gottes Willen. Nein, ich vergötter eigentlich im Endeffekt Frauen. Frauen werden eigentlich viel zu selten von ihren Männern eigentlich geliebt. Vermisst du das nicht, dass du dass du keine Innigkeit mit einem Menschen hast? Natürlich vermisse ich das absolut. Ich sehe es ja tagtäglich, wenn ich durch die Stadt gehe oder einkaufen gehe, stelle ich mir eigentlich schon so eine absolut glückliche Beziehung vor, aber... Da muss man sich auch eine perspektivische Frage stellen. Du bist jetzt 40 Jahre alt. Das mag noch ein paar Jahre gut gehen, aber es wird immer schwieriger, je älter du wirst. Darüber macht man sich eigentlich nie Gedanken, ja, oder? Ja, ist mir schon klar. Das ist im Großen und Ganzen lebt man eigentlich heute hier und jetzt und sollte da eigentlich auch jeden Tag bewusst leben und sich nicht Gedanken darüber machen, was in einem Vierteljahr ist oder in einem Jahr. Darf ich mal fragen, was du beruflich machst? Ich bin, Die Richtung. Die Richtung, ich arbeite in der Hotellerie und mache alles das, was Frauen glücklich und zufrieden macht. Mhm. Ah, okay. Denken wir das mal. Das sind eben, weiß ich nicht, Eis, Schokolade, Pralinen. Okay, also ich glaube, Maximilian, dass das wirklich das absolut zu vergleichen ist mit einer Drogensucht oder mit einer Alkoholsucht. Und da gibt es nicht auch selten, dass die Menschen 3-4 Anläufe machen, um es zu schaffen. Vielleicht ist es sogar noch komplizierter mit der Sexsucht. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beurteilen. Würdest du das denn nochmal versuchen, nochmal in eine Therapie zu gehen? Vielleicht sogar in eine stationäre Therapie? Stationär, ganz offen und ehrlich, sagte ja auch jeder Arzt, kann ich auch nur jedem so ans Herz legen und sagt auch wirklich jeder bekannter Mediziner, stationäre Therapie, rät da eigentlich definitiv von ab. Okay. Weil in der stationären Therapie tauchen eigentlich wirklich nur so möchtegern Leute auf, die der Meinung sind, sie sind sexsüchtig und dann ist man halt jeden Tag damit konfrontiert. Okay, diskutieren wir nicht über die Form der Therapie. Würdest du nochmal dich auf eine Therapie einlassen? Würde ich im Großen und Ganzen eigentlich schon. Dann musst du es machen. Also von außen betrachtet bist du volle Kanne wieder drin. Mhm. Und aber die Frauen lieben das ja komischerweise das auch. Das ist ja völlig egal, ob die das Frauen. Das ist völlig egal, was die lieben oder was die schön finden. Es ist wichtig, ob du dich wohlfühlst und ob es für dein Leben gut ist. Nur darum geht es. Und wenn es für dein Leben ja nicht gut auch. Nee, ich fühle mich ja nicht schlecht dabei. Ja, gerade hast du es aber schon gesagt. Gerade hast du schon so gesagt, dir geht's nicht so gut dabei. Ja, man ist halt immer hinterhergerissen. Wie man es macht, macht man es im Endeffekt falsch. Auf der einen Seite her willst du eine glückliche Beziehung. Auf der anderen Seite her, wenn du dann halt eben einen Tiefschlag bekommst, sagst du dir dann, ich kann auch ganz anders. Und dann drehst du dich um 180 Grad und läufst in eine ganz andere Richtung. Aber wir wollen jetzt nicht mehr über den Tiefschlag reden, den du vor 20 Jahren mal erlebt hast. Da ist ja nun, da müssen wir nicht mehr drüber sprechen. Dass es ein Scheitern auch in der Liebe gibt, wie in allen Dingen des Lebens, aber müssen wir auch nicht reden. Ich finde, du solltest es davon abhängig machen, wie groß dein Leidensdruck ist. Wenn der noch nicht groß genug ist, dann mach es so weiter wie bisher. Aber will ich eigentlich nicht. Nee, finde ich eigentlich auch. Weil ich eigentlich, man spielt zwar immer so mit den Gedanken, es geht zwar alles ganz gut und so weiter, aber man achtet eben halt auch auf seine persönliche Gesundheit, deswegen immer mit Kondom und wenn man einen HIV-Test macht, ich gehe regelmäßig zum Blutspenden und so weiter und dann ist halt immer dieses gewisse Bangen da. So. Ist es gut gegangen, ist es nicht gut gegangen? Dann werden wir dich jetzt nochmal anrufen und dich von psychologischer Seite aus nochmal beraten. Was du denn damit machst, ist natürlich genau dann deine Sache und deine Entscheidung. Ja, Maximilian, oder wie immer du auch heißen magst, du legst bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Genau, alles klar. Alles Gute, tschüss. Dann dir noch einen schönen Abend. Dankeschön, tschüss. 0800 220 50 50 Claudia 31. Hallo Claudia. Ja, hallo. Claudia, über was reden wir? Ja, über einen Autounfall und Amnesie, sage ich jetzt mal. Der Autounfall war vor ungefähr anderthalb Wochen erst und ja. Hattest du den Autounfall? Ja, ich war jetzt nicht die Fahrerin, also das war mein Lebensgefährte und ja, das, woran ich mich erinnern kann, ist, dass er Epilepsie bekommen hat während der Fahrt und ja. War er schon bekannt als Epileptiker oder war es der erste Anfall? Also ich sag mal so, ich bin seit 3 Jahren mit ihm zusammen und seine Eltern haben mir gesagt, dass er mit 24 seinen ersten hatte und nach Medikamenten nach Abgabe, sage ich jetzt mal, hatte er noch einen und dann aber seitdem nicht mehr. Und ja, und das war jetzt halt wie sehr... wie viele Jahre dann nicht mehr? Ja, also er ist 46 jetzt und ja, da kann man sich mal ausmalen, das sind schon einige Jahre, ne? Mhm. Beschreib mal den Unfall. Ja, ich sag mal so gut, wie es kann. Also er hat mir gesagt, also das ist, wo ich mich halt auch nicht dran erinnern kann, wir wollten eigentlich einen Lattenrost für meine Tochter holen und ja, der Laden hat halt zu. Ja, und er hat dann wohl geguckt, wie lange die samstags aufhaben, ist dann wieder zurück ins Auto gestiegen und ja, und dann auf dem Rückweg hat er dann halt panisch auf irgendwas gezeigt, die Augen halt verdreht. Als hätte er irgendwie was Mysteriöses oder sonst was gesehen. Während der Fahrt? Während der Fahrt, du saßt vorne? Ich saß vorne, ja. Sonst war niemand im Auto? Doch, meine einjährige Tochter und mein Hund. Ach so. Ja. Wie schnell fuhr er, als er die Augen verdrehte? Also er ist eigentlich ein sehr vernünftiger Fahrer, er hält sich an die Richtlinien, er war 50, wie er fahren durfte. Was ist dann passiert? Ja, er hat dann auf einmal, nachdem er panisch auf was gezeigt hat, den Kopf zurückgeschlagen und hat dann halt Atemnot gehabt. Also der Speichel lief ihm auch schon aus dem Mund. Währenddessen fuhr das Auto bei 50 Stundenkilometer weiter? Ja, genau. Und im Endeffekt, sage ich jetzt mal, ist er dann komplett ineinander gesackt und hat dann den kompletten Krampf gekriegt. Das Auto fährt immer noch. Wo fährt's denn im Moment? Immer noch gerade auf der Straße? Ja, gerade auf der Straße. Und hast du ins Lenkrad gegriffen? Ja, nachdem das Auto nicht mal langsam wurde, sondern immer schneller. Das Letzte, woran ich mich erinnern kann, war 100 km/h. Und 100 km/h? Ja. War das eine Landstraße? Nein, das war in Ortschaft. Und Weil er noch auf das Gaspedal gedrückt hat? Ja, durch die Verkrampfung halt, ne? Wie ist dieses Auto dann zum Stehen gekommen? Ja, das weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß nur, er hat losgelassen den Lenker und ich habe dann irgendwie, ja, wie jeder, glaube ich, in der Situation einfach eine Panik gekriegt. Ich hatte gleich so viel auf einmal zu achten, meine kleine Tochter, er, das Auto, der Hund und überhaupt die ganze Situation, ja, und ab da weiß ich eigentlich gar nichts mehr. Was ist denn da mit dem Auto passiert? Also laut der Erzählung, sage ich jetzt mal, seines Vaters, war der wohl gegen Baum geprallt und ja, einfach halt nur Totalschaden, ne? Bist du bewusstlos gewesen? Das weiß ich nicht mehr. Wo bist du denn dann aufgewacht? Also die Ärzte sagen, ich war eigentlich im Bewusstsein, war halt dementsprechend panisch und unter Schock halt, klar. Und wäre halt im Krankenwagen im Prinzip zusammengeklappt und ja. Du bist relativ unverletzt geblieben? Nein, ich habe alles abbekommen, während die anderen halt nicht so viel abgekriegt haben. Also meine Tochter und der Hund, die haben echt sowas von Riesenglück gehabt, weil laut seines Vaters hätte Amy, also meine Tochter, tot sein müssen. Und dein Partner? Ja, der hat halt 3 Rippenbrüche durch die Verkrampfung halt, ne? Mhm. Und den Fuß geprellt. So, und du sagst, du hast alles abbekommen. Das Ganze war vor anderthalb Wochen erst, sagst du. Rufst du aus dem Krankenhaus an? Nein, ich rufe von zu Hause aus an. Welche Verletzung hast du denn dann gehabt oder hast du immer noch? Also ich hatte Schädelhirntrauma. Also das ist halt so, Schädelprellung gehört ja mit dazu. Also ist eigentlich mit das volle Programm. Dann habe ich einen Armbruch, sage ich jetzt mal. Und auch 4 Rippen gebrochen. Mhm. Und das Schlimmste an dem Ganzen ist, dass ich Amnesie habe, durch das Ganze. Du hast Dinge vergessen? Zum großen Teil, ja. Ah, verstehe. Deshalb kannst du das auch nicht so richtig erklären, was da in dem Auto passiert ist. Genau. Ich sag mal, ich setze mich auch sowas von selbst unter Druck, um einfach an die Änderungen, an die Lücken wieder zu schließen. Weil was hast du denn alles vergessen? Auch Dinge so aus deinem Leben früher? Bitte? Auch Dinge so aus deinem Leben von früher? Also meine Kindheit jetzt so gesehen nicht, nein, aber ich sag mir mal, ich habe ja außer meine einjährige Tochter noch 3. Mhm. Und die sind aber Gott sei Dank beim Vater gewesen zum Besuchen, weil ich habe das alleinige Sorgerecht, wir hatten uns damals getrennt. Und hast du diese Kinder denn wiedererkannt? Nein, die sind noch im Moment bei dem Vater und ich weiß nicht, wie sie aussehen und auf Bildern erkenne ich keine Ähnlichkeit und ich habe auch zum Teil vergessen, was ich mit den Kindern halt erlebt habe. Das ist natürlich bedrückend. Sehr, total. Das ist schlimm. Ich sag mal so, wenn man dann in die angeblich eigene Wohnung kommt, die einem auch noch total fremd vorkommt und... Das heißt, du findest gewisse Sachen in deinen Schränken gar nicht wieder? Ich finde gar nichts wieder, also es ist halt einfach irgendwie... Du bist wie in einer fremden Wohnung? Ja, als wäre ich irgendwie nur eingezogen oder keine Ahnung. Also es ist ganz furchtbar, also wenn man sich an Dinge nicht erinnern kann und wie sag man, normalerweise müsste ich noch zu Hause strikte Bettruhe einhalten und das kann ich halt nicht. Ja. Also es macht mich echt zu schaffen. Ich setze mich so unter Druck, um irgendwie an Erinnerungen zu kommen und... Kann man denn gegen diese Amnesie Kann man, haben die Ärzte dir was erklärt? Kann man da irgendwas machen? Kann ja, also ich sag mal, im Krankenhaus hat man mir geraten zu einer psychosomatischen stationären Therapie. Mhm. Ich sag mal, ich speziell kann nicht schlecht reden von stationärer Sache. Aber dennoch sage ich jetzt mal, ich habe eine einjährige Tochter, sage ich jetzt mal, und meine anderen Kinder, sage ich jetzt mal, die würde ich in dieser gesamten Laufbahn dann halt nicht sehen, weil es halt eine Intensiv-Reha-Therapie ist. Aber es muss ja was passieren. Das ja, ist ja schon sehr beängstigend. Ja, und ich sag mal so, ich bin halt immer halt noch nicht so auf dem Damm. Ich sag mal, Schmerzen sind halt unwahrscheinlich stark. Ich bekomme 17 Tabletten eigentlich am Tag. Und ja, darunter ist halt auch Cortison und... Verstehe. Claudia, ich überlege gerade, sollen wir uns mal für dich schlau machen, was man da vielleicht Clues tun könnte, auch therapeutisch, dass man dir gezielter helfen kann? Ja, also ich habe auch schon versucht, meinen Vertrauenspsychologen zu erreichen, und aber der ist momentan nicht da bis Montag und... Okay, wir versuchen das jetzt mal. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Ja. Und ich hoffe sehr, dass wir dir konkret was direkt in die Hand geben können. Ich wünsche es mir sehr. Okay. Und wünsche dir alles Gute und du legst bitte auf und wir melden uns jetzt. Ja, okay, danke schön. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, und jetzt begrüße ich herzlich die Stefanie und die ist 29. Guten Morgen, Stefanie. Guten Morgen, Domian. Bei mir ist es Abend, weil ich rufe aus Kanada an. Aus Kanada? Wie schön. Ja, genau. Danke. Nee, ich rufe an, wie gesagt, ich bin 29 und ich habe Liebeskummer, weil ich habe meine erste sexuelle Beziehung mit einer erlebt. Überhaupt sexuelle Beziehung, aber ich weiß schon lange, dass ich lesbisch bin und wie mir gerade... Also die erste sexuelle Beziehung in Kanada jetzt oder überhaupt im Leben? Überhaupt im Leben und jetzt in Kanada dann. Genau. Was machst du denn in Kanada? Ich studiere dort. Also ich mache meinen Doktor, allerdings ohne Plagiate. Das wollen wir hoffen. Wo? Nein, in welcher Stadt? St. John's in Neufundland, ganz im Osten. Super. Ja. So, erster Sex, erste Liebe. Genau. Und dann gleich eine Frau. Ja, aber das wusste ich schon lange. Also ich wusste schon immer, dass ich... auf Frauen stehe und die auch sehr attraktiv finde, bin allerdings, wenn es zu Beziehungen kommt, sehr schüchtern. Wie war es denn jetzt beim ersten Mal? Es war schön, es war wirklich schön. Also es war schon so, dass ich weiß, okay, das ist das, nicht nur in der Theorie ist es das, was ich will, sondern auch in der Praxis. Das kann man jetzt öfters mal, kann man öfters haben, ne? So, ja, definitiv. Wie hast du sie kennengelernt? Über eine Dating-Site. Also sie hat mich angesprochen. Es ist hier nicht einfach, jemanden zu finden, weil es hier nicht wirklich eine offene Szene gibt. Mhm. Und hatte sie mich dann angesprochen und haben sie eigentlich auch dann gleich beim ersten Treffen und super verstanden und so weiter. Und sie hat mich dann auch gleich geküsst mit Zunge und allem, was auch meine erste Erfahrung war, muss ich dazu sagen. Wie kommt das denn? Du wirkst so selbstbewusst und so vital, dass das jetzt erst so spät alles passiert. ich bin jemand, der ganz viel gibt und immer Angst hat auf Ablehnung. Ah ja. Und ich habe ein bisschen mitgehört, eure Sendung von dem Mann, der sexsüchtig war. Also ich will nicht sagen, ich bin das genaue Gegenteil. Aber ich habe immer Angst, ich tue jemanden weh oder ich werde selbst verletzt. Mhm. Deswegen halte ich lieber ein bisschen auf Abstand. Verstehe. Aber du warst doch bestimmt früher schon mal so heimlich verliebt in die eine oder andere Frau, oder? Ja, das schon. Das auf jeden Fall. Aber ich habe mich dann halt entweder nicht getraut, sie anzusprechen oder dann erfahren, okay, sie steht nur auf Männer. Das ist natürlich dumm ist das dann, ja. Ja, oder ist in einer Beziehung und das ist ein No-Go für mich einfach. Ja. Und deswegen sagte ich, okay. Wie heißt denn die Glückliche? Ah, Terry. Also Terry. Sie kommt aus Zimbabwe. Also ihre Situation ist auch nicht ganz einfach, muss man dazu sagen. Ich freue mich. Ja, da, bitte. Was mich einfach stört, ist, sie wusste von Anfang an, dass ich keine Erfahrung habe. Mhm. Ja, und ich war jetzt, wir sind dann übereingekommen, okay, nur Freundschaft, nicht mehr. Und ich war jetzt noch mal einfach nur aus, auch aus Neugier, in einem Sexclub und in einem Stripclub und wurde dort von jemandem auch geküsst, also von einer Stripperin. Stefanie, wurde, jetzt muss ich dich ganz brutal rausschmeißen, wenn die Sendung vorbei ist. Schön, dass du angerufen hast. Genieße dein Glück und gute Grüße nach Kanada. Alles Liebe, tschüss und an euch auch schön.